Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschland. Heute zum Thema Floras Rewatch und dafür habe ich natürlich eingeladen Flora. Hallo Flora. Hi. Und ich bin Meso und Rusty ist heute nicht dabei, aber das ist okay. Ja, was ist Floras Rewatch? Ja, das ist ein random Thema, oder? Ich habe gedacht, 2020, wenn das sowieso ein Jahr ist, in dem man sehr viel Zeit zu Hause verbringt, dann gucke ich mir die gesamte Serie nochmal an. Und also eigentlich habe ich gar nicht vorgehabt, darüber zu bloggen, muss ich sagen. Das ist passiert. Ich bin ja mit relativ vielen Leuten im Fandom in Kontakt und die haben halt mitbekommen, dass ich's gucke. Mit denen habe ich in privaten Chats eigentlich erstmal geschrieben darüber. Und die Sachen, die wir dann in den privaten Chats gefunden haben, habe ich einfach mal, da ich relativ häufig Screenshotte einfach für mich und für das drüber schreiben, wenn ich über eine Szene generell schreiben wollte, habe ich sporadisch angefangen zu screenshotten. Und irgendwann mal dann die witzigsten Sachen, über die wir so geredet hatten, dann angefangen schon mal aufzuschreiben. Und offensichtlich hat es einen Nerv getroffen, weil das irgendwie ganz viele Leute, ich habe noch nie so viele neue Follower in einer Zeit bekommen, wie durch diesen bescheuerten Rewatch. Aber ja, ich meine, im Endeffekt, wir sind alle in einem Boot. Offensichtlich ist es recht interessant, jemanden dabei zu folgen, wie er scheiße verzapft darüber. Ja, ich liebe sowas. In seiner alten Lieblingsserie sieht. Aber ja, ich möchte es komplett durchgucken. Ich möchte, möchte bis Stars durchgucken und ich möchte möchte eigentlich auch Crystal schaffen. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Aber ja, also ich muss sagen, ich schaue schneller, als ich darüber blogge. Ja. Das heißt, immer mal wieder gucke ich ein paar Folgen und dann blogge ich ein bisschen darüber. Generell immer nur so eine Folge am Tag, manchmal höchstens zwei, wenn ich nicht ganz so viel darüber zu reden hatte oder es ein Finale ist. Und dann nach der Pause fange ich den wieder an. Das heißt, es sind eigentlich immer so viel, aber es ist nicht so regelmäßig, wie das auf meinem Blog rüberkommt. Ja, weil das ist schon sehr, sehr gleichmäßig viel, weil ich dachte gestern, ich ziehe mir das mal rein nochmal, weil ich säß ja jeden Tag auf Tumblr und dann dachte ich mir, damit ich vielleicht ein paar Punkte habe zum drüber reden, überfliege ich die mal alle in deinem Rewatch-Tag und Rewatch 2020, glaube ich. Genau. 2020 Rewatch, ja. Einer von den beiden Tags ist es. Und Es ist so viel. Und es war natürlich sehr schön. Und dann musste ich aufgeben und bin in die Archive-Funktion und habe mir dann wirklich den ganzen Monat mal überflogen. Und da fällt dann schon auf, wie schön die Bilder sind, die du aussuchst. Also du hast dich ja gewundert, dass es populär ist, aber du suchst eben wirklich die schönsten Farben, strahlen einem entgegen. Du hast die ganzen großen Stadtansichten immer drin und die Bilder, die du aussuchst, sind auch sehr leuchtend und schön. Ja, eben, sie sind sehr schön. Aber du hast jetzt nicht, dass du die Story nachvollziehst oder so, sondern du suchst eben raus, was du schön findest. Und das ist, wenn man es geballt schaut, fällt schon auf, ja, die sind alle sehr, sehr schön. Ja, ich meine, es ist auch, das fand ich tatsächlich kurios. Es haben ein paar Leute kommentiert, dass sie das, ich bin ja nicht der erste Mensch, der einen Rewatch macht, ja. Also das ist ja, das gibt's ja gefühlt dreimal im Jahr ist jemand dabei und macht sowas. Zum Glück. Finde ich auch toll, ja. Ich liebe es immer. Aber ja, mir wurde kommentiert und es ist mir gar nicht aufgefallen, wie schön sie das fanden, dass das alles so positiv ist. Ja. Und das dachte ich gar nicht, dass das positiv ist, da ich ja durchaus auch meckere, wenn die nicht in Character sind oder sowas. Oder die Schreiber sich so ein bisschen vertan haben, wer jetzt Minoka und wer jetzt Rey ist und so. Ja. Da meckere ich ja schon, aber ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, da ich es aus einer Fanfiction-Sicht sehe, dass ich das dann im Endeffekt am Ende durchaus öfter umformuliere mit, was kann man denn jetzt draus machen und wie können wir es verändern, dass es besser wird. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass am Ende doch irgendwie ein positiver Outlook da rauskommt, aber offensichtlich wird es als positiv wahrgenommen. Und das finde ich schön, denn ich liebe die Serie und ich pick mir gerne die Sachen raus, die ich toll finde oder die man toll machen kann. Ja, ich bin jetzt vor allem, weil das die neuesten Eindrücke sind, auch völlig baff, wie begeistert du von diesem ganzen Ale und N und dem Makaito-Arc bist. Ich mag ihn! Ich habe immer gesagt, er sieht schön aus, aber das ist es dann auch. Ja. Und jetzt hast du über jede einzelne Folge nur glühendes Lob zu vergießen und ich sitz daneben und denke, aber der erste Episode war doch Quatsch, aber das ignorierst du völlig und du ziehst eben die Sachen raus, wo du sagst, und das wäre echt eine tolle Story. Ja. Wenn sie das gemacht hätten. Ja, wie gesagt, also ja, natürlich, der ist bescheuert. Und, ja. Aber das ist ja auch irgendwie der Charme an dem Ganzen, ja. Also wie gesagt, ich bin gerade im Makaiju-Arc. Ja. Und das ist einfach, also Akira oder der Zweite hat auch vor Jahren mal einen Rewatch gemacht, schon bevor ich im Fandom war, selber aktiv. Auch direkt über den Makaiju-Arc. Und sie hat den A-Arc of Hilarity genannt. Das ist ihr Tag dafür. Mhm. Und es stimmt einfach. Der ist einfach so schön blöd. Ja, nichts macht da drin Sinn, ja. Das ist, also die alleine von die Babysitter-Episode, ja. Ja. Da ist ein Teenager, der gar nicht mal dabei war. Und zwei andere Teenager, die einfach vorbeigegangen sind. Ein Haufen Leute wird attackiert. Keiner kümmert sich um die Kinder. Und dann entscheiden einfach diese random Teenager, die sogar mit nicht nur dürfen sie mit im Krankenwagen fahren, sondern sie werden dann auch zu dieser bewusstlosen Menschen, den sie nicht kennen, reingelassen. Und dann gibt einfach dieses Krankenhauspersonal, die ja eigentlich, ne, die haben Hebammen und sowas im besten Falle da, die sich drum kümmern können, um so ein Kind, das daneben im Bett liegt, geben sie einfach diesen Teenie mit. Ja? Pass mal drauf auf. Ja? Papa ist nicht da, erreichen wir nicht. Kein Parental Consent, gar nichts. Ja? Wir geben einfach ein fremdes Baby weg, damit unser OTP da einen Tag lang drauf aufpassen kann. Ja. Und ja, es ist einfach, das sind so bescheuert, so keine, jede Fanfiction, die so geschrieben würde, mit so einem Block, würde man sagen, ey, wie unlogisch, ja. Aber ja, Canon macht sich da einfach nichts drauf. Das darf unlogisch sein, das ist bescheuert. Aber ja, aber da drin sind einfach so Punkte, die durchaus einfach Spaß machen. Ja, also der Arc macht Spaß, vor allen Dingen, weil er auch nicht ganz so ernst ist, ja. Wir haben da zwei, weil wir zwei, auch alleine die Bösewichte, die wir haben, die ja eigentlich gar nicht böse sind, und die ja einfach, ne, das sind auch Teenies und die sind ja einfach im Endeffekt dazu da, um so Teenie-Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja? Die Kaviane werden nicht die werden nicht rausgeschickt, die Kaviane, weil man irgendwelche eine große Agenda und irgendwie die Welt beherrschen und irgendwas möchte. Ja, es geht nicht ums Ende der Welt, ausnahmsweise. Genau, ich habe einfach nicht die Rolle in dem Schulstück bekommen, die ich haben wollte. Also sabotiere ich. Ja. Das ist eigentlich, wäre das auch eine schöne warnende Erzählung von warum, das haben viele, viele Superhelden-Serien, wenn ein sehr junger Superheld ist, diese Warnung davor, sich das nicht zu Kopf steigen zu lassen und was man alles anrichten kann und dass man es bitte nicht impulsiv für jeden Scheiß verwendet. Ja. Also die machen für jeden Scheiß, ja? Ja. Also so richtig für jeden Scheiß. Ich meine, also die sind mehr 15 und 14, als es Usagi ist. Ja, total. Und das total ist schon eine Errungenschaft. Und es ist, wir haben einfach so richtige Teenie-Themen in dem Ding, ja? Die eine Folge nur darüber, dass man seinen Schwarm in Japan, wenn man jugendlich ist, ein Bento zum Mittag macht, ja? Und am Ende ist sogar der scheiß Kardian in Bento-Kardian, ja? Also, ja. Ich meine, da sind trotzdem so Inseln von Ernsthaftigkeit drin, die ich echt schön finde, wo ich auch ganz viel rausziehen kann für Fanfiction und die man ändern kann. Also Tsujugo und Makoto haben eben diese Unterhaltung, was ist eigentlich Liebe? Und am Ende lernen sie es ja auch so ein bisschen für sich, ihre eigene Definition. Es ist aber auch spannend zu sehen, was dann die verschiedenen Definitionen von Liebe dieser Serie ist. Moonlight Knight, der ja in irgendeiner komischen Weise das Unbewusste von Mamoru ist oder die Erinnerung oder irgendwas, der sich dahinstellt und natürlich sagt, wie sollte er es anders tun? Liebe ist, wenn man sich für den man liebt, opfert. Ja? Ja. Natürlich ist das keine Definition von Liebe. Aber ja, es sind so, da sind Sachen, da sind kleine Schätze drin und es ist einfach, die Hintergründe sind so schön. Ich habe das verglichen mit dem Arc davor. Also ich habe ja tatsächlich, da ich ja nicht vorhatte, das irgendwie zu bloggen, habe ich erst in der Mitte der ersten Staffel angefangen damit. Davor hatte ich es einfach noch nicht gemacht und ja, es wurde auch immer mehr. Also mal habe ich nur, ganz am Anfang habe ich so über jede dritte Folge mal einen Post gemacht. Mhm. Und dann kleckert es ganz schnell, dass es dann irgendwie gefühlt jetzt, mein Marathon sind, glaube ich, irgendwie mein Maximum-Rekord sind jetzt 29 Posts per Folge. Okay, das sind viele, ja. Ja, ja, du bist eingestiegen im Rainbow Crystal Arc mit den... Genau, genau. Ich bin bei und da hast Rainbow du auch nicht jede Folge gemacht, genau, und manchmal nur so ein Folgenzusammenfassung, genau, Maxi-Post, genau, vielleicht oder so. Irgendwann, ja, gehe ich nochmal rückwärts und mache die ersten Folgen auch noch. Wie gesagt, ich hatte es ja eigentlich nicht vor. Ja. Aber ja, deswegen auch gerade der visuelle Vergleich. Classic war sehr pastell. Mhm. Und sehr, also gerade so sieht man das in so Yumemi-Episoden oder so. Da ist alles, ja, sehr pastell. Ha. Und ja, ich habe nämlich behauptet, Sailor Moon wäre Pastell. Und dann habe ich hinterher, habe ich mal in mehreren Folgen behauptet. Und hinterher habe ich mir gedacht, was rede ich da eigentlich? Es sind helle, ja, leuchtende Farben, aber da ist doch nirgendwo Pastell, außer wenn Michiro und Haruka gezeichnet Crystal sind. Aber Crystal ist tausendmal mehr Pastell, ja, als Classic. Aber trotzdem das sind weichere, hellere, ja, Farben. Es ist weicher am Anfang, das stimmt. Und der Makaito Arc, der ist so richtig knallig. Der bunt. Ist knallig, der ist knallig bunt. Der hat ganz viel Magenta, der hat ganz viele, ja, dunkle Himmelsansichten, also Sternenhimmel und sowas, weil die sehr, sehr oft auch nachts und auch bis zum Morgengrauen kämpfen. Das finde ich auch, das sind auch so kleine Snippets, die man da rauszieht, die ich ganz cool finde. Gerade der Makaito Arc, der wurde so erzählt, dass man eben nur Spotlights sieht. Mhm. Immer mal wieder, also 2 Folgen von 10, und das ist schon definitiv viel, ne? Das sind 20%. Ja. Haben wir Szenen, die anfangen mit einem Kampf. Das heißt, uns fehlen ganze Geschichten darüber, wie hat er angegriffen, was ist passiert, welcher von den beiden Alien-Teenies ist jetzt schon wieder ausgerastet, das. das heißt, da fehlt uns viel. Und ja, da ist einfach, das mag ich als jemand, der Geschichten dazu erfindet, natürlich, in dieser Welt, dass da einfach schon von vornherein klar ist, wir haben nicht die ganze Story, sondern wir kriegen Inseln von Storys und drumherum passiert noch viel mehr. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Zum einen macht es das ein bisschen Alltag. Die Betonung verschiebt sich, ja, eben nicht auf die Heldensachen und auf die Kämpfe und auf, ja, den Kampf gegen das Böse und der Rest ist nur Behandlung, sondern es ist umgekehrt manchmal. Und der Kaito Arc ist total über Alltag, komplett. Und das finde ich eigentlich immer sehr schön. Ja, und es fängt ja auch genau so an. Also der Makaito Arc fängt an mit, wir kriegen ein Voice-Over von Luna und Artemis gefühlt, wie sie auf ihrem Dach sitzen und zugucken, wie Usagi immer noch die Alte ist. Mhm. Sagen uns aber, dass sie schon 2 Monate wieder da sind. Und auch an dem Krater, als sie dann da, wo L und N ankommen und dann nachts gefühlt alle Teenies von Asabu Juban um diesen Krater rumstehen, aber keine Medien und keine Polizei und niemand, der das absperrt. Und keine Handykameras, ja. Niemand, nicht? Aber da interagieren dann Mamoru und Usagi, als hätten sie das jetzt die 2 Monate den ganzen Tag getan. Und das sind einfach auch so kleine Sachen. Und ja, und da blutet dir natürlich das Herz. Natürlich. Das ist klar. Das, ja. Wir haben Usamamo-Content und er wird nicht gezeigt. Genau. Und vor allem, wenn sie eben nicht mit von ihrer jahrtausendealten Geschichte noch belastet sind, sondern sich mal als sie selber treffen dürfen. Und kennengelernt haben. Ja, also es ist einfach, es kribbelt in den Fingern, es ist aber auch einfach schön. Also nicht nur, dass ich finde, natürlich hätte ich gerne noch 1-2 Folgen mehr darüber gehabt. Let's face it, ich hätte gerne noch eine ganze Staffel, die nur noch mal mehr Usagi und Mamoru ist. Aber es ist ja auch eine Chance, da einfach reinzugucken und es bietet ganz viel Inspiration. Also gerade eben, weil es so nah am Alltag ist und mit diesen, also mit keinem Bösewichten, außer vielleicht nehmen wir hier Sailor Iron Mouse und hier Led Crow und Aluminum Siren, die auch durchaus alltäglich und auch schon mal echt Scheiße gebaut haben. Aber nicht in dem Sinne, wie das Ale und Anne machen, wie die einfach normal sind. Ja, die haben einfach eine große Macht, die völlig ausnutzen. Mhm. Und das gibt einfach eine ganz andere Art von Storytelling her, die nicht unbedingt besser oder schlechter ist, aber sie ist einfach anders. Und bietet deswegen nochmal eine ganz andere Herangehensweise an diese Geschichte. Und sie sind ja auch nicht von hier, sie sind nicht von der Erde. Und ob ihnen ganz klar ist, was sie da anrichten, das ist, sie verstehen ja von nichts irgendwas. Ja. Ich finde es, muss ich sagen, ganz tragisch. Der Gedanke kam mir jetzt bei der letzten Folge, die ich jetzt dann nochmal gescreenshottet und zusammengefasst habe. Aber ich meine, die kommen von einem anderen Planeten. Das sind die letzten, in ihrem Kopf sind es die letzten ihrer Art. Wir wissen, es gibt Fiore, aber sie denken, sie sind die letzten beiden ihrer Art mit ihrem Baum da. Und die Frage ist, warum zum Teufel, wenn die doch da sind, einfach nur um Energie zu bekommen, gehen die zur Schule? Ja. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn sie sich wirklich integrieren möchten, wenn sie wirklich einen Neuanfang wollen, wenn sie planen, hier zu leben. Und einerseits ja, aber es ist natürlich auch als Kind bist du... Es wird immer gesagt, sie brauchen eine Chance, um sich irgendwie die Energie zu holen. Aber das ist total bescheuert, weil das machen sie gar nicht. Sie gehen ja auf alle möglichen anderen, sie gehen ja meistens nicht auf ihre Schulkameraden. Das heißt, es ist keine Infiltration, um da Nutzen draus zu schaffen. Das ist schon für die. Weil am Ende sind die Opfer immer irgendwer anders und immer irgendwo anders. Das ist nicht im Schulsetting. Das heißt, die gehen durch die Schule, die lernen Englisch, ja. Und das muss schon, ich meine, ja, natürlich, ich glaube nicht, dass sich da irgendein 90er-Jahre-Schreiberschrift dazu irgendwelche Gedanken gemacht hat, warum die zur Schule gehen. Die wollten die in der Schule, damit die Interaktion mit denen haben, klar. Also ich habe eine Theorie dazu. Ja. Die Theorie ist basiert aber nur darauf, dass sie nicht wirklich verstehen, was Schule ist. Nämlich zu sagen, wo erregen wir am wenigsten Verdacht? Okay, je jünger wir aussehen, desto weniger Verdacht erregen wir, desto weniger Aufmerksamkeit lenkt man auf uns. Und das ist natürlich eine Fehlannahme, weil ich denke, dass noch eher auf Kinder geachtet wird, was sie tun, als auf Erwachsene. Sie würden als Erwachsene viel unbehelligter durch Tokio gehen. Ja, aber ich glaube, auf Kinder hat hoffentlich irgendjemand, ja, oder auch auf Jugendliche, die sich merkwürdig benehmen, hat hoffentlich irgendwo immer jemand zumindest mal ein paar Gedanken gemacht oder ein Auge geworfen, vor allem die Lehrer in der Schule. Ja, also ich glaube trotzdem, dass sie einfach Jugendliche sind und geguckt haben. Ich denke auch, sie haben, genau, sie haben geschaut, was ist das Gegenstück zu uns in dieser Welt, ja. Genau. Und aber ne, eben klar, das macht Sinn. Sie sagen ja auch, sie machen sich ja extra zu Geschwistern, um kein Aufsehen zu erregen, um dass sie eben zusammenleben und so. Ja. Das wird ja sogar thematisiert. Wobei sie ja auch, wenn man den Rückblick ihrer Geschichte guckt, sind sie ja tatsächlich eigentlich irgendwie wie Geschwister. Aber diese ganze Spezies sind Geschwister. Die sind ja alles quasi Bohnen, die aus diesem Baum rauskrabbeln. Wobei Ale und Anne ja sogar in derselben Bohne groß geworden sind. Das heißt, eigentlich sind sie sogar Zwillinge. Oh. Aber andere Logik. Aber trotzdem, sie attackieren bis auf Usagi und dann mit süchtigen Motiven eigentlich niemanden in dieser Schule. Ja, also wenn sie das machen, dann ist es, weil sie, also Makoto attackieren sie einmal, aber deswegen, weil Makoto sich durch den Magen von Sajuro versucht hat, in der Bento-Folge zu flirten, weil sie gedacht hat, er ist der Ritter des Mondlichts. Großartige Folge, ja. Ich hatte so Spaß mit dieser Folge. Aber ansonsten attackieren sie niemanden in der Schule und wir sehen sie Hausaufgaben machen, ja, wir sehen sie zu Hause sitzen und lernen. Das heißt, es ist nicht nur so ein, was ist aufsehenerregend irgendwas, sondern sie finden sich da ein. Und ich glaube schon, dass sie eigentlich da bleiben wollen. Sie wollen ja, sie waren auf der Suche nach einem neuen Zuhause, wo sie überleben können. Und deswegen finde ich das eigentlich so tragisch, dass sie am Ende gehen müssen. Ja. Ich fände das viel, viel schöner, dass sie einfach, wenn sie bleiben könnten, jetzt attackieren sie halt niemanden mehr und wissen, wie sie sich anders füttern oder ihren Baum füttern, dass er sie füttert. Aber ja, das hast du nämlich schon öfter gesagt und da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Dass die waren ja schon verloren, als sie noch auf der Erde waren. Das wird ja auch nicht besser, wenn sie jetzt einsam und alleine irgendwo im Weltraum rumreisen. Ja. Und offensichtlich hat die Geschichte ja gezeigt, dass ihnen anderer Input, andere soziale Modelle total geholfen haben. Ja, und der Baum braucht ja eigentlich auch positive Gefühle und davon gäbe es genug auf der Erde. Genau. Ja, genau. Das ist schon richtig klar. Dann hätte man sie immer mal wieder bringen müssen, aber ich denke, das wäre auch eine Chance gewesen, zu sagen, wir könnten die mal wieder bringen. Lassen und sie nie wieder zu zeigen. Guck dir die Ayakashi-Schwestern an, guck dir Rio an, guck dir alle Rainbow Crystal Carrier, die sind ja auch weiterhin in Tokio. Ja. Das ist eine große Stadt. Ne? Also, damit hatte die Serie kein Problem bisher, ja. Ja, man kann auch sagen, die wechseln die Schule. Okay. Müssen wir sie auch nie wiedersehen. Aber ich find's schade, dass sie gehen müssen. Mm. Weil, und ich habe erzählt, sie sind, seit sie klein sind, durch die Welt, durch das All gereist, bis sie einen Planeten gefunden haben, der sie irgendwie versorgen kann. Ja. Und deswegen mache ich mein Herz macht sich jetzt Sorgen um die beiden. Ja. Da im großen, weiten All. Also, es gibt alleine so schöne Fansachen, wo sie einfach wiederkommen. Und das ist doch ein guter Gedanke. Sie können doch wiederkommen. Sie können wiederkommen, ich finde, aber sie können bleiben. Wir können das umschreiben in jeder Fanfiction. Oder gleich bleiben. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Hast du durch den Rewatch was Neues entdeckt oder neue Gedanken gehabt? Ja, ich habe total. Ich habe mich an Folgen erinnert, die ich verdrängt habe. Eine von der, also die waren so neu für mich. Das sind sehr viele Folgen für mich. Ich habe, aber dass es bei dir so ist, okay, ja. Ja, ich meine, ich habe das ganze Ding ja schon so oft, auch jetzt in meinem Erwachsenenalter, habe ich auch die 200 Folgen schon des Öfteren gesehen. Mhm. Als ich angefangen habe, Ikigai zu schreiben, als ich Crystal gesehen habe, haben mein Mann und ich uns hingesetzt und die gesamte Serie nochmal geguckt. Das ist nicht so lange her. Und trotzdem gibt es unfassbar viele Folgen, an die habe ich keine Erinnerung. Null. Ja. Die erste, bei der das so ganz krass der Fall war, ist die zwei Folgen vor dem Folge 43. Das ist die vorletzte vor dem Finale erste Staffel. Das ist Mamoru wurde also das ist die Folge nach. Das sind irgendwelche Konzite-Plots wahrscheinlich, oder? Jein, ja, sind auf jeden Fall. Also worum geht es in der Folge? Die Folge davor war die, wo Endymion all die alten Rainbow Crystal Carrier zusammengetrommelt hat. Hatte ich nur vage Erinnerungen, aber da konnte ich zumindest ein bisschen dran erinnern. Und dann wird Endymion ja quasi am Ende geheilt von Usagi, wird dann aber wiedergeholt und wird wieder neu, so richtig, richtig böse gemacht. Mhm. Und dann fehlt er ja zwei Folgen lang und dann haben wir nur Konzite. Mhm. Und diese eine Konzite-Folge, die ist eigentlich total großartig, weil wir haben ein Yuma, die Reporterin ist und die den Mädels auf der Spur sind. Und die Mädels machen das wird uns auch nicht gesagt, dass das sind. Also wir sehen sie nur streiten. Mhm. Aber es wird uns in der Mitte der Folge erst gesagt, dass das alles Absicht ist. Die wollen so tun, als würden sich die Sailor-Krieger trennen, damit Usagi ins Dark Kingdom gelassen wird. Mhm. Und ja, das ist im Endeffekt, wir haben hier eine Folge, wo uns gesagt wird, die sind übrigens total medienpräsent, was total Sinn macht, wir aber selten sehen. Mhm. Wo Leute tatsächlich einfach Gossip drüber schreiben. Und einfach Interaktion, Planung im Team, um irgendwie so ein bisschen die Oberhand zu bekommen, so ein bisschen proaktiv. Nicht wir warten darauf, dass das Dark Kingdom seinen nächsten Blödelplot irgendwo. Und dem gegenüber setzen wir unseren eigenen bescheuerten Plot. Genau, ehrlich gesagt, Usagi soll alleine ins Dark Kingdom. Was soll das bitte? Sie warten ja dahinter, damit sie alle hinterher können. Ne? So ist es. Also er ist genauso bescheuert, klar. Ja. Aber es ist trotzdem proaktiv. Ja, ne? Es ist eine gute Idee an sich. Genau, nur der Plan war eben, den sie dafür benutzen, der überzeugt mich nicht so sehr. Natürlich. Also, ne, völlig klar. Aber ja, und wir haben vor allen Dingen ist es total super eingereiht in diesen Subplot von Raver, eigentlich als der Typ in Usagis Arm gestorben ist, dessen Freundin. Und wir reden da kaum drüber, bis auf Also ne, es wird dann in drei separaten Folgen wird das irgendwie aufgenommen. Erst ist Ray genauso mit ihrem gebrochenen Herz da und kriegt das ganz und reagiert ganz emotional darauf, Dark and Dimion zu sehen. Mhm. Aber und Usagi beziehungsweise Sailor Moon steht dann ganz abseits und ganz, ganz verschüchtert quasi. Nicht verschüchtert, sondern mit einem schlechten Gewissen, das man ihr ansieht. Weil das ist halt ein Dreiecksding. Das Anime hat ein Dreiecksding draus gemacht, was es nicht hätte sein sollen. Nicht, weil Mamoru oder Endymion irgendwelche Gefühle für Ray hätte, aber weil Ray sie halt für Mamoru hat. Ja. Und wir haben dann in der Ski-Episode eine sehr herzzerreißende Szene, der auch krass viel Subtext hat, weil wir haben, wie bis dahin wurde niemals darüber geredet. Übrigens, das ist mein Freund. Ich sehe das und ja auch nicht als eine Dreiecksbeziehung, wenn das so einseitig ist von Ray, aber das mit Rays Gefühlen hier, ja, dass Ray Gefühle hat und dass sie fertig werden muss damit, dass sie ihn eben nicht haben kann und sie wird aber stirbt und so, das ist schon heftig, ja. Und die Ski-Episode hat es gut gemacht. Die Ski-Episode hat das super gemacht, weil sie hat ganz viel Subtext. Wir haben da, wir haben da eben eine Folge, in der gesagt wird, dass Ray unbedingt bei einem Contest mitmachen, also so richtig Feuer und Flamme, sie ist da so richtig besessen von, bei diesem Contest zu gewinnen. Und der Titel, der da rauskommt, ist Miss Mondprinzessin. Ne? Und das ist so ein bisschen in Usagis Schuhen sein als Subtext. Dieses, ich wäre die Bessere, ich könnte das und ne, all das, was du hast, so ein bisschen. Und ich denke, zu dem Zeitpunkt ist es auch nicht nur wegen Mamoru, sondern auch generell ist sie ja zu dem Zeitpunkt super genervt von allen Unzulänglichkeiten von Usagi. Genau. Und sie weiß genau, dass sie alles das, was Usagi nicht kann, 100-mal besser kann. Ja. Und dafür noch nie die Anerkennung gekriegt hat. Außer vielleicht diese merkwürdige Makaichu-Folge, wo es heißt, ja, alle in ihrer Schule lieben sie. Ja, das haben alle anderen Medien aber wieder zurückgenommen. Genau. Aber ja, also wie gesagt, also wir haben da diese Folge und dann aber Ende dieser selben Folge setzt sie sich hin und sagt, ich wusste, dass ich niemals eine Chance hatte in dem Moment, in dem ich das gesehen habe. Mhm. Und wenn ihr beide nicht zusammenkommt, wenn wir ihn gerettet haben, dann bin ich total böse. Und das ist total groß von Ray und total schön. Ja. Und das hat ein bisschen das erstmal ausgesprochen. Am Ende sind sie aber in der Folge immer noch ein bisschen antagonistisch. Das heißt, wir haben in dieser Folge aus dem Weg geräumt, dieses, sie ist nicht so, sie neidet ihr das zwar, aber sie ist da überhaupt nicht böse drüber. Und der Antagonismus, der kommt einfach nicht davon, welchen Jungen sie mögen. Genau. Der kommt einfach aus ihren ganz, ganz verschiedenen Lebenssituationen, aus Dingen, die Rei einfach können muss in ihrem Leben und die sich Usagi leisten kann, nicht zu können, oder auch wenn sie es nicht sich leisten könnte, weil manchmal sollte sie wirklich ihren Kampf im Griff haben oder so, aber viele Dinge kann Usagi eben nicht. Und das ist in Reis Leben nicht so ein Ding. Und ich denke schon, dass sie genervt ist davon. Absolut. Und das ist ja was auch wieder aufgegriffen wird, eben in dieser Reporterfolge, die ich so verdrängt habe. Da ist dieser Pseudokonflikt. Und ich kenne die Episode nicht, also ich erinnere mich nicht, die jemals gesehen zu haben, ehrlich gesagt, aber ich muss sie mehrfach gesehen haben. Aber ich erinnere mich dran, dass die oft von den amerikanischen Fans hergenommen wird, um den Unterschied zwischen den verschiedenen Dubs zu zeigen und auch sich drüber zu beklagen, dass Ray in der amerikanischen Version in dieser Folge viel, viel fieser, gemeiner rüberkommt und das gar kein Freundschaftsmoment ist. Ja, also eine Originalfolge hat das definitiv. Diese Folge wurde ja auch sehr, sehr oft. Also kannst du dich erinnern an diese ganze Fanfiction in den 90ern, wo Usagi und die Senshi sich so zerstreiten, dass Usagi das Land verlässt und ein ganz anderer Mensch wird. Und ich wiederkommt. Ich habe die Zusammenfassungen gesehen, aber nicht die Storys, glaube ich, ja. Genau, da gab es ganz, ganz viele Folgen. Ja. Und das war immer auf Basis dieser Folge. Ja. Die Senshi sind so zerschritten, die hassen Usagi so sehr das. Und da war noch ganz viel anderes Problematisches mit drin in diesen Art der Erzählungen. Vielleicht gehen wir da an einer anderen Stelle irgendwann im Podcast da nochmal drauf ein. Aber generell, die eigentliche Folge hat gezeigt, also sie haben halt auf die Spitze getrieben, deren Antagonismus. Es ging nicht mehr gar nicht um Mamoru, es ging jetzt um Usagi und Ray. Und am Ende ist aber die Moral der Geschichte, dass Rey diejenige ist, die als erstes platzt, die Usagi als erstes da nicht leiden lässt, diejenige, der Usagi eben den Silberkristall gegeben hat, zum ja. drauf aufpassen, während sie sich da in Gefahr stürzt. Und da wird einfach ganz klar gemacht, nochmal ganz abhängig. Vorher haben wir gesagt, sie neidet sie, aber sie gönnt ihr das. Und jetzt heißt die Folge, aber sie liebt sie. Mhm. Und das ist eine total wichtige Zwischenfolge für das Ende, wo sie ja für sie so ganz dramatisch stirbt und der Tod von Rey für Usagi am schlimmsten ist. Ja. Und deswegen, ich habe die völlig verdrängt. Ich war total überrascht, dass diese Folge existiert, aber sie macht total Sinn und sie ist unfassbar gut platziert. Ja. Für eine, und zwar nicht, also wie gesagt, der Plot in dieser Serie ist manchmal echt bescheuert. Aber in so ganzen, manchen Inseln hat diese Serie unfassbar tolles Charakter, Entwicklungsdesign, die wirklich so durch Facetten und kleine Nuancen rüberkommen, die natürlich durch andere Folgen, wenn Leute überhaupt gar keine Ahnung haben und eben, wie gesagt, in dieser Makaiju-Folge denken, Rey ist gerade, was weiß ich wer, definitiv nicht Rey, vielleicht Minako. aber eigentlich sind die relativ gut. An der Folge, wo plötzlich Rey ein Idol werden will und sich in dem grässlichsten Kleidchen der Welt vors Mikrofon stellt und trällert und ich bin ein Star und alle schauen mich an und ich bin so happy. Also da kriege ich schon eine körperliche Reaktion drauf. Da gehe ich schon weg vom Bildschirm, wenn ich das sehe. Das ist einfach so unvereinbar mit dem Bild, was ich eigentlich von Manga, PGSM und allen anderen... Ich habe ja als erstes auch den Anime geschaut und ich habe dieses Rampensau-Rey-Ding nie verstanden, damals auch nicht. Das hat sich bei mir nicht festgesetzt. Das hat für mich nie wirklich zu ihr gepasst. Klar, sie hat Selbstbewusstsein, sie tritt sehr forsch auf. Aber ich will niedlich sein und alles soll mich bewundern. Wo, wie? Ich habe drüber geredet, eben das. Ich habe den Anime als erstes gesehen und trotzdem hat sich damals bei mir auch nicht die Rampensau-Rey als typische Charakterisierung festgesetzt. Niemals. Sie möchte bewundert werden, aber bitte aus sicherer Entfernung und sie will nicht dieses 1000 Fans jubeln mir zu Ding. Das ist total fehlcharakterisiert. Die ganze Folge ist total fehlcharakterisiert. Also ne, das ist Episode 54, über die wir hier sprechen, im Makaiju-Arc. Und es ist die Folge, in der an ihrer Schule, was ich schön finde, es wurde ihre Schule gezeigt, über die haben wir schon mal geredet. Ja. Aber sie ist der Star dieser Schule und wird als die unsere Königin Rei Hino durch den Lautsprechern angesagt, ihr Konzert. Sie schreibt selber Lieder und möchte total Superstar werden und genießt das Rampenlicht und von allen total bewundert zu werden. Das ist die Story dafür. Ja, wer ist diese Person? Es sind Elemente, die bleiben aus dieser Folge, also dass Rey Song schreibt, das bleibt bis zum Rest der Serie, das sehen wir immer mal wieder. Das finde ich auch das super. An sich finde ich, ne, also ich finde es trotzdem immer noch nicht, passt es nicht zum Manga Rey, überhaupt gar nicht. Und wäre schon durchaus was eher zu mir passt. Manga Rey spielt Klavier. Also sie hat schon musikalische Ader, würde ich sagen. Ja, aber halt nicht dieses auf der Bühne stehen. Nein. Das ist nicht ihr Ding. Aber ja, wie gesagt, das bleibt trotzdem so ein bisschen so Teile. Ja, aber andere Leute dürfen schon anerkennen, wie toll sie ist, aber sie will nicht auf der Bühne stehen und von Fans bejubelt werden. Ja, aber sie hat eine ganze Schule voller Fans. Ja, und das ist auch merkwürdig. Völlig gegen jede Charakterisierung, die wir sonst sehen. Dieses, die einsame Rey, die niemanden hat, oder, die von allen so ein bisschen komisch gefunden wird. Und da muss ich sagen, schätze ich inzwischen sehr, wir haben, da mache ich jetzt Eigenwerbung, die Kurzgeschichten-Episoden schon gemacht. Und da gibt es diese Kurzgeschichten-Episode, wie Minako sich in Reys Schule einschlägt und dann mal sieht, wie ist Rey eigentlich in der Schule. Und ich mag das sehr, dass sie sieht, okay, Rey ist hier total fake. Ja, sie ist überhaupt nicht sich selber, ich kenne sie überhaupt nicht. Sie ist so heititai und tüdelü und geht nicht aus sich raus, ist immer ganz zurückgenommen. Und sie sagt, das gefällt ihr überhaupt nicht. Und es ist auch nicht so, dass Rey an der Schule jetzt ein Superstar wäre, aber sie muss sich ein Image zulegen oder so eine äußere Fassade zulegen, weil das dort verlangt ist. Und weil die anderen Mädels auch so sind. Und das fand ich eine gute Episode für Rey. zu total zeigen. Sie ist nicht glücklich an ihrer Schule, unter anderem, weil es so streng ist dort, weil man eben nicht aus sich rausgehen darf, weil man nichts zeigen darf, weil man nur ein süßes Lächeln und ein süßes Gezwitscher haben darf und sonst gar nichts. Ich finde das auch sehr spannend, wenn wir bedenken, dass die... Und Rey ist ja eine, die rumschreit, wenn ihr was nicht passt. Jetzt, nein, du nochmal. Ja. Ich finde das sehr, sehr bezeichnend, dass diese Kurzgeschichte über diese Schule, ja? Also die Schule im Makaiju-Arc, die Porträtierung davon, ich finde wirklich, dass das der extremste Fall von Fehlcharakterisierung Ray ist, den wir in der gesamten Serie haben. Und dass genau diese Kurzgeschichte, die ja später geschrieben wurde, auch wieder um die Schule geht, hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen Subtext. Ich glaube schon, also Naoko hat auf jeden Fall die Serie gesehen, Naoko, die sich ja durchaus an Rays Charakterisierung gestört hat, wird diese Folge auch gesehen haben, sagen, aber nee, das ist irgendwie falsch. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses wir gehen mit Ray durch ihre Schule und gucken, wie ihre Schule ist, schon durchaus zumindest teilinspiriert sein kann von der Reaktion, wie das so war in dieser Folge. Ja. Also, ne, ist völlig Hypothesenstellung, aber sie wurde halt danach geschrieben. Ja. Und sie ist ein völliges Kontrastprogramm, diese Kurzgeschichte. Ja, und wir brauchen eben nicht, dass so viele von den Mädels auch denselben Traum und dieselbe Persönlichkeit haben. Sie sind ja sehr verschieden und das ist ja das Schöne dran. Eben. Und dass Ray eine ganz andere Schule hat, ich finde es auch viel, wozu sollte sie sonst eine andere Schule haben, wenn nicht das auch einen großen Einfluss hat auf sie? Total. Also, dass ihre Schule eben ganz anders tickt, dass man da nicht rennen darf, dass man da nicht einfach auf den Putz hauen kann. Ja. Dass es zwar alles sehr schick und edel ist, aber auch sehr, sehr streng bestraft wird, wenn man auch nur minimal aus der Rolle fällt. Ja. Das ist eben, ich finde das einen guten Kontrast. Und ich muss nicht einen Juban Middle School Klon haben für diese Folge. Ja, total. Ich finde zwar auch klar, dass es eine Schule ist, in der Nonnen unterrichten bei Rey. Das wurde in der 5. Staffel mal irgendwann ganz kurz thematisiert, weil eine von den Lehrerinnen ein Doppelleben führt. Aber sonst hören und sehen wir davon gar nichts. Ja. Wäre immer interessant gewesen, hätte mich immer interessiert. Eine andere Folge, die mich total überrascht hat, weil ich sie vergessen habe, beziehungsweise nur Teile davon vergessen habe. Oh ja, sag. Ist das, glaube ich, sogar die zweite oder die dritte Folge im Makaiju Arc. Das ist die Folge mit dem Kindenfreund von Makoto. Ich erinnere mich, ich habe es wahrscheinlich vor 3 oder 4 Tagen sogar auf meinem Dashboard gehabt und ich erinnere mich jetzt schon nicht mehr. Ja. Das Spannende ist, es gibt eine Szene, an die ich mich unfassbar gut erinnere, die in dieser Folge ist, nämlich die Folge, in der Usagi ihre Sachen malt, also ihre Endymion und Serenity-Bilder malt und Mamoru vor die Nase hängt. Das ist die einzige Szene, die aus meinem Gedächtnis eben nicht verschwunden ist aus dieser Folge. Der Rest war einfach völlig weg. Ich war überrascht, dass die Szene da drin war. So, ja. Aber an sich ist das Ganze total auch wieder echt untypisch. Weil das ist wieder eine Senpai-Folge. Ja? Das ist im Endeffekt die dritte Senpai-Folge, die wir bisher haben. In eine von 3 Senpai-Folgen, die wir in sowohl Makaiju als auch Classic haben von Makoto. Und als Senshi, der so spät erst angefangen in die Folge reingekommen ist, sind das sehr viele Senpai-Folgen. Das heißt, das ist ein sehr zentraler Punkt für Makoto. Das haben wir einmal in der Schlittschuhlaufen-Folge, wo sie alle aussehen, wie der Typ aussieht wie ihr Senpai. Dann haben wir das eben in dieser Folge, wo wir wieder die Geschichte. Das ist der Image-Song. An den kann ich mich auch sehr gut erinnern. Den habe ich geliebt. Von Makoto, wie sie dann im Regen, dort im Regen heißt er auf Deutsch. Und steht und darauf wartet dass ihr Senpai weg ist. An die Szene konnte ich mich auch sehr gut erinnern. Ich konnte mich nur nicht an den anderen Typen erinnern. Und dann haben wir halt auch nochmal diese Senpai-Sache drumherum in der Bento-Geschichte, wo sie eben auf den Ritter des Mondlichts total steht. Ray und Makoto brauchen unbedingt eine Selbsthilfegruppe. Wir standen sehr ganz schön doll auf den Freund von Usagi. Und dann auf Sajuro, dann, weil sie denkt, der ist der Ritter des Mondlichts. Mhm. So. Das heißt, wir haben das sehr, sehr häufig. Und in dieser Folge aber, die ich so vergessen habe, gibt es dann plötzlich über, um diesen Senpai herum noch einen Kindheitsfreund, der für sie da war währenddessen. Und der, als sich Senpai von ihr getrennt hat, der Freund war, der sie da rausgehoben hat und für sie da war. Und das ist sowas von Friendzoning, ja. Sie sagt so Sätze wie, ich liebe ihn, aber ich liebe ihn mehr als Liebe, das geht tiefer. Aber wir sehen die beiden kein einziges Wort sprechen. Wir sehen den nur von außen. Also er rettet sie einmal von einem Kardian und dann ist sie die ganze Zeit bewusstlos und am Ende besucht Mako ihn auch nicht. Sie steht von draußen und wartet und guckt, dass es ihm gut geht. Ja? Also ne, von diesem Freund, der dass das Wichtigste, wichtiger als Liebe für sie ist, den wir dann vorher und nachher nie wieder was von sehen oder hören, dafür, dass wir aber vom Senpai ganz schön viel hören. Ja. Also ich verstehe ja, dass sie sich heftig verliebt und dass, dass sie da keine mittleren Gänge hat, sondern es ist alles oder nichts. Das verstehe ich, aber ich verstehe dieses Freundschaftsding ehrlich gesagt nicht und ich liebe eigentlich die Vorstellung, dass Makoto eine Vorgeschichte hat, dass es Leute gab, dass sie nicht einfach so praktisch aus dem Nichts eines Tages dasteht und in die Schule kommt und wir nichts von ihrer Vergangenheit wissen, aber so ist es einfach, also Don't get me wrong, ich hasse natürlich auch, ich hasse diese auch sehr populäre Narrative, diese Männer und Frauen können nicht Freunde sein, etc. Ne, irgendjemand Freunde hat, also Usagi ist ja sowieso mit Umino, aber ich denke, wenn sich jemand leicht tun würde mit Jungs, wäre das Makoto. Ja. In ihren Kampfsporttrainings und wo auch immer. Total, aber uns wird gezeigt, dass Makoto sich total schnell verknallt. Ja. Und dass jemand ihr nur zulächeln muss, ne? Sei es mit Toki, sei es eben Saijuro, sei es, ne? Es muss nur der Funke einer Anziehung aller, das könnte der Ritter des Mondlichts sein. Ich bin total verliebt sein, dass sie ausrastet. Und das ist so tief. Ich finde das auch niedlich an ihr, diese doch sehr, sehr, sehr in ihrem, ne, Kampfsport aggressiv, soll Schlägereien etc. und so, in diesen Dinge ready, irgendwie alles runterzuschlagen, dann aber total Mädchen ist, finde ich großartig, also diese Dualität. Ich finde das noch nicht total mal mädchenhaft, toll. Das ist einfach eine Persönlichkeitsfrage und außerdem, sie ist 14 in dem Moment oder 15 und und wenn sie sowieso dazu neigt, sich heftig zu verlieben, dann wird sie das in dem Alter noch viel heftiger tun. Ja. Uns wird gesagt, dieses Mädchen liebt sich alle drei. Aber es stimmt, man zeichnet sie damit sehr mädchenhaft, weil sie verliebt sich. Das ist doch, ich finde nicht. Also nicht unbedingt durch das Verlieben, aber ihre romantischen Vorstellungen, die sie damit verbindet. Ja. Sie möchte Blumen geschenkt kriegen, sie möchte. Wieder bei den Kurzgeschichten. Ja. Ihr Traum ist es, eine Hausfrau zu sein. Nicht eine Familie für den Mann, zu haben. Sondern für die Familie. Ja. Ja? Der Mann bleibt völlig gesichtslos. Der ist einfach nur eine Funktion in dieser Story. Aber sie will diese liebevolle Familie und sie will das gemütliche Zuhause haben. Ja. Genau. Sie und ihre Rosenohrringe und ihre Bäckerei und da ist schon ihr Kochen, wo sie auch total leidenschaftlich ist, das ist schon feminin. Ja? Und im PGSM ist das auch süß, weil sie gibt sich sehr schroff und dann fällt ihre Tasche runter und dann sagt Ray, da hast du aber sehr niedliche Schlüsselanhänger. Du magst niedliche Sachen, hä? Und sie muss es zugeben, weil klar, natürlich mag sie niedliche Schlüsselanhänger. Und es ist das Maskottchen von Aino Minako in dem Fall sogar. Und davon wird sie natürlich mächtig aufgezogen von Ray, aber in dem Moment kann sie nur lachen, weil es ist wahr. Aber ja, wie niedliche gesagt, Viecher. Das heißt, wir kriegen gesagt, dieses Mädchen ist total alle 5 Minuten, auch nur wenn jemand ihn anlächelt, verknallt. Das verstehe ich, aber ich verstehe nicht diese Freundgeschichte und ich habe die Folge wirklich auch schon wieder vollkommen verdrängt. Ja, aber das meine ich, da möchte ich auch kommen. Also, dritter Versuch. Ja. Wie gesagt, wir kriegen die ganze Zeit gesagt, das Mädchen verliebt sich in alle drei Ecken und dann kriegen wir aber außerdem gesagt, da ist jemand, der hat sich total um sie gekümmert, emotional, war total bei ihr, der netter nicht hätte sein können. Und den hat sie sich nicht verliebt. Ja. Und es macht einfach keinen Sinn und wir hören nichts von ihm und gar nicht. Und stimmt, das ergibt noch viel weniger Sinn, ja. Ja, Also, ne, in diesem Zusammenhang. Weil gerade die Wärme, nach der sie dich ja so sehen, die wäre da voll rübergekommen bei diesem Typen. Total. Ja. Total. Und ich meine, das ist nichts, was wir nicht sonst auch hätten in der Geschichte. Das haben wir im Manga ja auch. Asanuma, der sich wirklich rührend um sie kümmert. Ja. In den sie eben nicht verknallt ist. Ja. Aber ja, dann ist die Frage, steht sie nur auf Ältere? Muss es ein Senpai sein? Gleichaltrig oder jünger geht nicht. Aber sie behauptet ja immer, dass es nur die Typen sind, die Ähnlichkeit haben mit ihrem Senpai. Genau, genau. Und aber ehrlich gesagt, jeder das hat ist ja nicht ihn, ne? sehr überzeugend, das weil... Ist, das ja. ist ja auch der Slapstick. Ja, jeder hat das Ähnlichkeit. Das haben wir auch in dieser großartigen Ritter des Mondlichts. Also Marco steht auf dem Ritter des Mondlichts Folge, Episode 25. Glaube ich. Und der ist ja von Kopf bis Fuß verhüllt. Der hat Ähnlichkeit mit einem Bettlaken und sonst mit niemandem. Ja, genau. Aber also der Ritter des Mondlichts, sei es, weil er eben mit der Liebe und allem sowas, der ist es. Und dann steht sie danach, also 2 Sekunden später steht sie halt auf Sayuro und sagt, oh, ist er auch wie mein Senpa. Und Ami dreht sich um und sagt, der auch? Und sagt, ja, nicht wie er aussieht, aber sie haben was gemeinsam, die Musik. Also was mich ein bisschen, wo ich mir ein bisschen Sorgen um Mako mache, ist dieser Hintergedanke, sie verliebt sich nur in die, die sie nicht haben kann oder die unnahbar oder unerreichbar sind. Genau, total. Und nicht in die, die sie tatsächlich... Wobei auch aber das ich weiß nicht. Etwas sehr Jugendliches ist, also mit 14 ist das auch durchaus sehr normal. Und das ist natürlich außerdem Gleichaltrige, wenn man 14 ist, 14-jährige Jungs, die hängen ja, die sind ja nicht auf demselben, melden sie ja meistens ein bisschen voraus in ihrer Entwicklung und die Jungs sind dann oft noch sehr kindlich mit 14. Ja, aber wie gesagt, Jugendliche generell verlieben sich sehr häufig in Leute, die sie nicht bekommen haben. Das ist auch der Grund, warum so viele Jugendliche für Pop-Sternchen und Stars schwärmen. Das ist natürlich ein Schutzfaktor in dem Moment für das eigene Selbstbewusstsein etc. In dem Moment, in dem du jemanden verliebt bist, den du eh nicht haben kannst, dann kannst du gefahrlos schwärmen und irgendwas dagegen tun, damit tun zu müssen. Nur das Schwärmen an sich kann ja auch ein schönes Gefühl haben und sehr viele Teenie-Mädchen und auch Teenie-Jungs. Ja, eben, und ich, also ich stehe da, also ich finde das eine voll gute Sache, weil man kann ja, was willst du in dem Moment dich in einen verlieben, den du vielleicht haben könntest und du hast in dem Moment aber nicht Platz in deinem Leben oder bist nicht im Moment in einer, so wie Makoto, die eben das Böse bekämpft, PGSM macht da ein Riesending draus, wo sie sagt, ich kann keinen haben, weil ich habe schon diese Aufgabe und das will ich keinem zumuten, das mit mir teilen zu müssen und deswegen, und ich bin sowieso nicht gut genug für niemanden. Das ist noch ihr anderes Problem in PGSM, aber dass sie sagt, wenn man Yomas bekämpft, kann man nicht nebenher noch ein Liebesleben haben. Und Nein. Also das ist ja einfach, also sie sagt, zwei Sachen. Sie sagt zu Motoki, ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil ich diese Zähleaufgabe habe. Ja, aber nicht, also ganz klar nicht im Anime. Also ja, im Anime nicht. Zwei Szenen, also einmal zu der Anime hat ja mehrere Episoden, wo es darum geht, man kann trotzdem, auch wenn man Sailor Senshi ist, total sich seine privaten Träume erfüllen. Und natürlich macht das PGSM auch, aber für Makoto ist der Weg dafür länger. Doch, aber auch ganz klar für Makoto im Anime. Also sie sagt einmal zu dem Punkt, dieses Verlieben versus Freund haben und dass sie das auch genießt zu schwärmen, als sie losziehen in ihren Tod zum Nordpol. Sagen sie alle vorher, was sie dann machen wollen. Und Makoto sagt, ich werde mich ganz viel verlieben. Mhm. Es geht wirklich um den Akt des Schwärmens. Es geht um das Verlieben. Gleichzeitig sagt sie aber zwei Folgen vorher, die, über die wir gerade schon gesprochen haben, die mit Rio und mit Mamoru, der alle Rainbow Crystal Carriers wieder zusammentrommeln möchte. In der Folge wird ja thematisiert, dass Amy und Ami und Rio eben nicht zusammen sind und das aber sein wollen. Am Ende haben sie ein Date und alles. Und Mako ist diejenige, die die Standpauke hält. Okay. Sie hätte nur Angst. Und dass nur weil sie ein Senshi ist, heißt das nicht, dass sie nicht in einer Beziehung sein kann und dass sie nicht Zeit für Liebe haben kann. Und Liebe kann auch etwas sein, was ihr wirklich die Kraft geben kann. Okay, ich bin überzeugt. Es liegt nicht am Senshi-Job. Aber dann liegt es in Makoto selber. Genau. Also, wie gesagt, Sie sagt, also Makoto ist nicht davon überzeugt, dass sie, nur weil sie nicht, also zumindest im Anime, nur weil sie kämpft, könnte sie keine Beziehung haben. Und aber was sie mir steht dabei auch Makoto total auf das Verlieben. Was mir bei Makoto auch auffällt, ist, dass sie immer denkt, sie muss unglaublich viel geben, um es wert zu sein, dass sie jemand beachtet. Sie muss für Motoki eine Menge Hausarbeit machen oder sie muss auf jemanden stundenlang warten, um zu beweisen, dass sie es wert ist. Und auch ich denk, in der Bento-Folge. Weist schon drauf, sie muss für jemanden, sie möchte unbedingt für jemanden kochen. Ja, sie möchte ihm alles kochen, was er mag. Und nicht, weil sie gerne kocht, sondern weil sie, denke ich, was zu beweisen versucht. Und das ist im Anime also, ganz stark. Wobei da ist das ist aber auch natürlich wieder was in der japanischen Kultur, was wieder drin ist. Ja. Ne? Wo die Frau einfach sehr viel als wo das ein großes Stereotyp, weibliche Stereotyp ist, die gebende Frau. Und auch, wie gesagt, auch die bemutternde Frau auch. Genau. Das fand ich aber in der Bento-Episode, muss ich sagen, ganz toll. Wir haben wie gesagt, es geht um diese Folge, wenn man in jemanden verliebt ist, dann macht man ihn ein Bento, wenn man jugendlich ist. Mhm. Das Erste, was wir aber gezeigt bekommen, an wer macht wem ein Bento, sind Jungs, die das auch für Mädchen machen. Es wird auch kommentiert. Ami kommentiert das. Und deswegen, Umino, der jeden Tag, Naru ist relativ genervt, weil es jeden Tag dasselbe ist, aber Umino, der jeden Tag ein Ebi-Fried Bento für Naru macht. Also das ist großartig. Ja, und das ist mir eigentlich bisher nicht so aufgefallen, aber du hast völlig recht. Das ist natürlich klasse, dass es eben nicht nur ein Mädelstun, was für Jungs ist, sondern der Umino macht das eben auch für Naru. Und kein Problem. Ja, und das ist in dieser Folge ist das wichtig. Also es wird ganz explizit gezeigt und kommentiert. Wir gehen zu 150% davon aus, dass Mamoru das auch für Usagi machen wird. Ja, er muss. Also ganz ehrlich. Also Liebe nicht durch einen. Also Liebe wird nicht niemals mehr durch einen Magen gehen als durch den von Usagi Tsukino. Ne? Also, und das ist, was ich. Sind aber auch Dinge, die finde ich auch schön. Diesen Gedanken. Ja, total. Aber ja, wie gesagt, generell, mir macht dieser Rewatch gerade sehr Spaß und ich habe auch gerade das Gefühl, weil er auch irgendwie auf so viele, ich habe auch, jetzt sind ganz viele andere, die jetzt mitmachen, also ein paar, also nicht viele bloggen darüber, aber sehr viele in meinen Notes und in meiner Askbox erzählen mir, wie sie dann eben parallel mitschauen. Und ich habe auch jetzt tatsächlich auch ein paar Fan-Freunde, denen ich jetzt Bescheid sage. Ich gucke jetzt die Folge und gucke mir die zusammen und schreiben wir dann nochmal vorher darüber, auch wenn ich die erst später, Tage später blogge. Aber ja, deswegen ist das für mich einfach auch so ein bisschen was, ein soziales Event gerade geworden. Also ich teile gerade in meiner Isolation, in der ich denke, ich habe jetzt Zeit, meine alte Lieblingsserie zu sehen, habe ich die Möglichkeit, das gemeinsam zu erleben mit Leuten um mich herum, die das dann auch kommentieren. Das genieße ich total. Wie gesagt, gleichzeitig ist ja gerade Usamamo Week. Ja, genau. Das wollte ich am Anfang sagen, aber sagen wir es ruhig jetzt, weil da kannst du gerne ein bisschen Werbung dafür machen, weil genau, Usamamo Week. Also heute ist der letzte Tag von Usamamo Week. Es ist ein Riesending, soweit ich das von dir aus überschauen kann. Also wir hatten ja die letzten Jahre immer Usamamo Week und der war normalerweise über Usagis Geburtstag. Das heißt, wir sind einen Monat zu spät dran, aber die Person, die das normalerweise gemacht hat, die ist nicht mehr im Fandom. Und Antigone 2, Eats of November auf Tumblr, hat jetzt es übernommen dieses Jahr. Und ich in keinem Jahr habe ich das so sehr genossen wie in diesem, muss ich sagen. Also das ist einfach, ne, aufgebaut ist, du hast eine Woche sieben Prompts zu den Leuten, zu verschiedenen Inkarnationen eben von Usagi und Mamoru. Und es ist völlig frei, ob du mitmachst oder nicht mitmachst und wie viele Tage macht man irgendwas. Aber ich sehe gerade ganz viele Leute aktiv, die vorher noch nie aktiv waren und die auch durchaus durch diese sozialen Isolation, die 2020 einfach mit sich bringt, da einfach aktiv werden. Und ich merke das selber, wie sehr eben diese Chance in einer Situation, in der ich eben nicht so viel soziale Events habe, dass eben ein soziales Event ist, das mir gerade sehr viel gibt und total schön ist. Und wir haben ganz viele neue, auch Leute, die vorher nicht im Fernsehen waren und andere, die seit ganz lange im Fernsehen waren, die gerade zusammen irgendwie agieren und schreiben, Leute, die eben oder zeichnen, in 7 Tagen zusammen und zeichnen. Ja, wir haben jetzt zum allerersten Mal in meinem Fandom-Corner, seitdem ich da bin, haben wir jemanden, der tatsächlich aus Japan kommt, der englischsprachig mit uns mitzeichnet und mitmacht. Nari 20 auf Tumblr. Die Bilder sind so großartig. Ja. Super. Und auch der Input, und mit der wir jetzt auch durchaus relativ viel sprechen. Also das ist total schön. Es ist richtig, richtig schön zu sehen, wie denn für gerade in so einer Zeit für das eigene Hobby doch so viele Leute zusammenkommen, die schreiben malen. Und es ist auch so unfassbar kreativ. Also wir haben Playlists, und die parallel gemacht werden, also Musik-Playlists, die parallel gemacht werden zu Fanfiction-Recommendations. In Listen, die miteinander korrespondieren und sowas. Und Moodboards und alles Mögliche. Da war, ist eine dabei, die gesagt hat, das ganze Event hat ihr jetzt gerade total bei ihrer Anxiety geholfen. Und deren Contribution zu Usamamo Week war, sich eine Hand die Fingernägel, also Nail Art zu machen zu Mamo und die andere zu Usagi. Das ist so süß. Es gibt ja diesen furchtbaren Pulli, den er trägt, dieser grüne Pulli mit dem gelben Earth, als hätte ein Kind draufgeschrieben. Und das hat sie sich auf die Fingernägel gemacht. Das ist so großartig. Das ist wieder so ein Ding, wo ich mich genau erinnere an diese Art Pullover mit genau dieser Art farblich abgesetzten Bündchen. Ich hatte so einen, allerdings nicht in grün, sondern in rosa und blau. Und das ist eben nicht das Schlimmste, was dieses Jahrzehnt an Mode hervorgebracht hat. Auch wenn ich bin heute noch ein Fan von Neonfarben. Wirklich, das ist einfach nur, dass ich bin überrascht, wenn ich dann eine Modeerscheinung finde, die ich aus meiner Jugend aus Deutschland kenne, und merke, oh, in Japan hatte man das auch. Ja. Bestimmte Farbkontraste, bestimmte Schnitte, das scheint sich über mehrere Länder gleichmäßig verteilt zu haben. Ja. Und also für mich ist das einfach nur eine nette Kindheitserinnerung, und ich lächle drüber. Ich habe da ehrlich gesagt auch nur positive, ich finde die Aufregung um Mamoros Klamotten, finde ich nur bei diesem Wickelshirt berechtigt, wo er die Arme hochregelt. Alles andere gesagt, ist absolut völlig. Wir haben da natürlich alle Spaß dran, das irgendwie so ein bisschen, ne? Also es ist ja so, es ist einfach so alles so hässlich, dass es großartig ist. Es gibt auf Tumblr auch das Mädel, nachdem sie einen Rewatch gemacht hat, hat sie angefangen, die furchtbarsten Sachen, die Mamoru anhatte, sich selber zu nähen. Und sie hat sich dann in den Klamotten reingeshoppt, fotogeshoppt in die Episode. Großartig. Es sieht super aus. Und der Pulli sieht echt nicht schlecht aus. Ja, ich würde Mamoros Klamotten alle tragen. Das ist eine Ärmelform, die man heute nicht hat. Das ist ein Schnitt, den man heute nicht hat. Aber das war eben mal einfach die Normalität. Und heute, wenn man es nicht kennt, denkt man, oh, wer läuft so rum? Aber damals ist man so rumgelaufen. Nee, aber ganz ehrlich, doch, wenn Mamoru das heute tragen würde, so im echten Leben, er wäre voll der Hipster. Ja, also das wäre total... Also, das wäre so. Ja, leider sind die 80er wiedergekommen, modemäßig, aber. Ja. Das aber ist nicht das Schlimmste, vor allem, das ist dieser Pulli, auf dem Earth draufsteht. Und dem verzeihe ich einiges, weil Earth draufsteht. Und es ist grün. Was haben die Leute für ein Problem damit? Ja. Ich finde grün. Na, aber er ist so furchtbar neongrün. Furchtbar neongrün und geblockt mit neongelb. Und dann steht da einfach Earth drauf. Damals war das so. Ja, aber trotzdem, Mamoru Chiba geht in den Laden, sagt, ja, steht er drauf, ist meins. Ja, eben. Und er hat sich damit bestimmt auch nicht weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin sicher, 100 andere sind damit auch rumgelaufen. Ja, wahrscheinlich. Und ja, ich würde ihn mir jetzt nicht unbedingt nähen wollen und haben wollen, aber ich finde nicht, dass das Schlimmste ist, was Mamoru getragen hat. Und die Nägel, die dazu farblich passend waren, die waren schon sehr schön. Wo dann auch Earth draufsteht, weil Earth hat ja 5 Buchstaben und nur 5 Nägel kann man das super verteilen. Ja, und das was ich aber auch süß fand, war dann irgendwie in den Kommentaren von diesem Post, die das falsch geschrieben hat und die Hart draus gelesen hat. Mit den anderen Fingern, und bis sie verstanden hat. Haar ist auf dem Daumen, oder? Und wenn man den Daumen, das gab das eine Bild, wo der Daumen vorne war. Vorne ist und die Finger dahinter und dann kann man als Earth oder Heart lesen. Das stimmt. Ja, das fand ich irgendwie schön. Das ist mir noch nie aufgefallen. Mir auch nicht. Das ist total süß. Ja. Anagramme voneinander sind. Aber ja, solche Sachen, die dann rauskommen. Oder eine, das fand ich auch so niedlich, die hat ein Bild von Neo Queen Serenity und King Endymion von ihrer neunjährigen Tochter gepostet, dass die neunjährige Tochter für Osamamori gemalt hat. Und das ist so süß, ja. Das ist das deswegen ist gefällt schön. Mir sehr. Und ich glaube, gerade eben in diesem Jahr 2020 sind mir diese Fandom-Events nochmal so viel mehr wert, als sie das eigentlich in allen anderen Jahren schon waren. Sei es ein Leute, die mir folgen bei meinem bescheuerten Rewatch oder andere, die Fanart ihrer neunjährigen Tochter posten. Ja, das ist alles sehr schön. Und ich bin nicht aktiv in solchen Dingen drin gewesen, weil ich mich nicht gern festlege auf eine Deadline, wenn ich hier auch Dinge um die Ohren habe. Und generell, das ist nicht immer mein Ding, meine Stärke. Also, aber ich sehe es so gerne. Ich sehe es so gerne auf meinem Dash und ich lasse mich auch gerne erschlagen von 500 Links zu neuen Stories, von denen ich vielleicht nur 3 lesen werde, aber dass sie da sind, was den Leuten alles einfällt, das ist immer sehr, sehr schön. Ich muss ja sagen, ich hatte dieses Jahr gar nicht vor, mitzuschreiben. Es war ja sehr spontan und es ist auch ganz anders als sonst. Normalerweise schreibe ich die Sachen vor, wenn ich weiß, dass so eine Woche, damit ich auch total Zeit habe, mich da in andere Geschichten total reinzuverlieren oder eben allen jedes einzelne Review zu beantworten, das ich bekomme. Habe ich dieses Jahr überhaupt gar nicht. Ich habe noch kein Review bei allen Review beantwortet und mich dafür bedankt. Habe dafür das zwar in den Geschichten immer selber gemacht, mich für die Reviews bedankt, aber es läuft weil ich ja nicht das kannst du auch später. Ich schreibe sie gerade am Tag und das ist ganz neu für mich und auch ein bisschen stressig, muss ich sagen, also sie am Tag selber zu schreiben. Sie sind auch alle ungebetert diesmal, weil es einfach so spontan ist. Ich schreibe sie und dann poste ich sie. Also das sind, aber trotzdem, obwohl es so stressig ist, ist es halt mein liebstes Fandom-Event bisher. Oh, das heißt schon viel. Das heißt viel, ja. Weil wir haben eine komplette Episode gemacht. Augenblick, ich habe ja gerade ein kleines technisches Problem. Wir haben ja schon eine komplette Episode gemacht über Fanfiction-Events im Allgemeinen und im Besonderen. Und das waren auch schon tolle Sachen, ja. Ja. Also, ne, September mache ich dieses Jahr auch wieder. Also, ist ja dann auch bald. Ja. Mal sehen, wie das so wird. Aber ich war jetzt, man hat sehr viel Wärme gerade im Fandom gespürt und das finde ich total schön. Okay, und das finde ich wer gutes, nur eine, ein letztes ein Schlusswort, wer nur eine einzige Geschichte lesen möchte, die geschrieben wird gerade, dann ist es die von Beach 88. Die macht eine zusammenhängende Geschichte über den Smutten, über die Tage verteilt. Und die heißt, lass mich nachgucken schnell, ich glaube, If Only I Belong to You oder sowas. If Only I Belonged to You heißt die. Beach 88 gibt es auf AO3 und auf fanfiction.net. Wer reviewen möchte, war, glaube ich, lieber auf AO3, weil sie gerade ein bisschen Probleme mit einem gemeinen Reviewer hat und deswegen die Reviews bei FF nicht ganz so anguckt. Aber die ist so schön. Okay. So, so schön. Das ist mein größter Lesetipp für Osamamori. Ja, das ist auch eine gute Art, mit das Thema abzuschließen. Ja, ein sehr schönen Lesetipp rauszuhauen. Weil das machen wir auch nicht so oft. Ja. Okay, dann lest das und lest Floraszeug, wie immer. Sag, wo man dein Zeug findet. Auf AO3, auf Tumblr bin ich auch und auf fanfiction.net, überall unter dem Penname Flora One. Alles klar, dann vielen Dank, Flora, und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!